1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Jo, liebe Leute, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute wieder live. Ich bin, so einigermaßen wieder auf dem Damm, so dass ich hier sein kann. Und ich bin gespannt auf euch und auf eure Anrufe. Wir sind übrigens die ersten 17 Minuten solo hier bei 1 Live und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Freie Themennacht heute, wie immer donnerstags. Und ihr seid herzlich willkommen bei mir, 0800 220 5050, mailt uns unter domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer nicht vergessen reinzuschreiben. So, der erste Anrufer ist Ramon und er ist 24 Jahre alt. Hallo Ramon. Hallo Domian, alles klar? Ja, nicht so ganz, aber ist schon okay. Um was geht's bei dir? Und Domian, ich habe vor 2 Wochen bei dir angerufen und da ging es um Folgendes. Ich heirate am 11.06. Ja. Also nächstes Jahr, 11.06. Und ich war doch in Alanya, kannst du dich erinnern? Sehr gut sogar, ja. Ja, mit diesem Flirt, der mir dann den Kopf verdreht hat. Ja. Und Domian, eigentlich, ne, ich bin Fan von dir. Aber dein Tipp, der war nicht gut. Guck mal. Ja. Du hast doch zu mir gesagt, Junge, sag die Wahrheit, dein Stolz, dies, das. Also, wir erklären den Fall nochmal für die Leute, die sich nicht erinnern können. Vielleicht fasst du ihn ganz einfach zusammen. Okay, ich fasse ihn zusammen. Also ich stehe kurz vor der Hochzeit, am 11.06. nächstes Jahr wird geheiratet. Ich habe mir gedacht, komm, bevor du heiratest, fliegst du nochmal mit den Jungs nach Alanya in die Türkei. Genau. Und machst da ein bisschen Party. So, in der Türkei haben wir 3 Mädels kennengelernt. Eine davon, wie durch Zufall, ist auch Kroatin. Und ich habe mich halt in dieses Mädchen verliebt. Das war halt so ein Urlaubsflirt hin und her. Ja. Daraus ist halt mehr geworden. Und dann hier, die kommt hier aus Deutschland, aus Hannover. Und hier in Deutschland ging das dann weiter und weiter. Wir haben uns getroffen, hin und her und alles heimlich. Genau, wir müssen hinzu sagen, dass das Mädel aus Hannover nicht wusste, dass du schon in festen Händen quasi bist. Genau. Und dass deine Verlobte natürlich auch nicht von dem Mädel aus Hannover weiß oder wusste. Genau, so sieht's aus. So. Und dann wusste ich nicht mehr weiter hin und her und hab ich gedacht, ruf ich mal bei Domian an. So war's. Für mich. Ja. So. Und jetzt war der Stand der Dinge. Domian hat mir gesagt, okay Junge, klär das Ganze auf, du musst die Wahrheit sagen. Hin und her. Du hast zu mir gesagt, ich kann mich noch an einen Satz erinnern. Junge, du hast gar keinen Stolz, wenn du nicht die Wahrheit sagst. Ja. Dann hab ich eine Woche überlegt, hab ich gedacht, okay, ich fahre jetzt nach Hannover, ich sag dir das. Ja. Normal war geplant, ne? Freitag, Samstag, Sonntag soll ich in Hannover bleiben. Hier zu Hause alles geklärt, geschäftlich zu tun, dies, das. Ja. Schön und gut, da hab ich mir gedacht, komm, fährst hin, schön beim Abendessen, sagst ihr die Wahrheit und damit hatte ich die Sache. Und ich hatte eigentlich nicht gedacht, dass sie so reagiert. Guck mal, wir saßen beim Essen, ne? Ja. Und dann sagte so, ja, was ist los? Du bist ein bisschen komisch. Da habe ich gesagt, hör mal zu, ich muss dir jetzt die Wahrheit sagen. Also es gibt ein paar Sachen, die du von mir nicht weißt. Ja. Sagte, ja, was denn? Hin und her? Ich sage, ja. Und die gucken mich schon so an. Ich sage, hast du ein Kinder oder was ist los? Ich sage, hör mal zu, ich bin verlobt. Ja, und das Essen blieb dir natürlich im Mund stecken. Er hat gar nichts mehr gesagt, wie du bist verlobt. Ja. Ja, ich bin verlobt, hin und her. Die so, ja, und verlobt, was heißt das, verheiratet, verlobt, wann ist Hochzeit? Ich so, ja, nächstes Jahr am 11.06. Mhm. Ja, was passiert? Die ist erstens sauer geworden, die hat durchs ganze Restaurant geschrien, du Schwein, verpiss dich, was soll das, du hast mir nur Scheiße erzählt, hin und her. Und ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Ja, uns wundert's nicht, dass sie so reagiert hat, aber erzähl mal weiter. Ja, und dann ging das so weiter, ja, und dann ist aus dem Wochenende, nur Freitagnacht, irgendwann um 12 Uhr bin ich nach Hause gefahren, voll fertig. Ja. Ja, und auf dem Weg zurück habe ich gedacht, guck mal, ich habe mich schon leichter gefühlt. Ne? Ich habe so gedacht, okay, jetzt ein Stein vom Herzen. Ja. So, und dann bin ich nach Hause gekommen, ich dachte, komm, ey, jetzt mach ganz rein Tisch, sagt er deiner Verlobten auch und fertig, die Sache ist aufgegessen. So, nächsten Tag, ich habe mir das aufgespart, bis zum nächsten Tag genau dieselbe Szene, aber nur hier in Essen. Gesagt zu meiner Freundin, komm, wir gehen mal was essen, ich muss mit dir reden. Genau dasselbe, ich schwöre dir, Domian, ich habe sie aufgeklärt, die hat so rumgeschrien, die hat geheult, ich konnte nicht mehr, die hat Glas umgeschmissen, alles. Mhm. Und seitdem, Domian, ich habe keinen Kontakt mehr zu gar keinen. Zu beiden. Meine Verlobte, besser gesagt. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir genau darüber auch gesprochen, dass das Risiko eventuell sein könnte, dass beides kaputt geht. Erinnerst du dich? Ja, aber was soll ich jetzt machen, Domian? Guck mal, noch nicht mal meine Eltern reden noch nicht mal mit mir. Die ist, weißt du, was die mal gemacht hat? Die ist zu meinen Eltern gegangen. So, was haben sie für einen Sohn? Das ist ein Stück Scheiße hin und her. Der betrügt mich, belügt mich. Sag mal, ich habe vergessen, wie lange kanntest du jetzt schon die Frau, die du heiraten wolltest? Jetzt 4 Jahre. 4 Jahre? Ja. Kennen heißt auch, dass ihr 4 Jahre zusammen wart? Ja, so die ersten 4, 5 Monate waren wir halt diese Kennenlernphase. Ja, okay, okay. Warst du eigentlich in dieser ganzen Zeit irgendwann deiner fast Verlobten mal untreu gewesen? Ja, aber ich habe nie die Wahrheit gesagt. Sie hat es nie erfahren? Nein. Das heißt, für sie ist das jetzt das allererste Mal gewesen? Ja. Und du hast ihr gesagt, dass du dich von dem Mädel getrennt hast in Hannover, weil du sie heiraten möchtest? Genau, so sieht's aus. Da will ich dir... Ja? Nee, da will ich dir erstmal sagen, dass ich den Hut vor dir ziehe, dass du das gemacht hast. Ja, sie, du hast zu mir gesagt, Junge, wenn du stolz hast, sagst du die Wahrheit. Ja. Mama hat gesagt, ich hab stolz, also dann muss ich die Wahrheit sagen. Ja. Also das finde ich wirklich Respekt. Ja, du hast jetzt sehr hoch gepokert. Ja, normal. Und ich glaube, ich habe alles verpokert. Vielleicht. Wie schätzt du die Situation ein mit deiner, ja, mit der, ich sag mal, immer noch Verlobten? Kann es sein, dass sich die Sache doch nochmal dreht? Domian, ich wohne seit einer Woche nicht mehr zu Hause, ich wohne beim Kumpel. Okay, eine Woche ist eine Woche. Kann es sein, dass sich das nochmal dreht? Du kennst sie besser als ich. Boah, ganz ehrlich, ich war ihr allererster Freund. Ja. Die war Jungfrau, bevor ich mit ihr zusammengekommen bin. Und die hat mir immer erzählt, ach, alle Männer sind Schweine. Und ich habe die so weit gebracht, ne, dass die nur mir so blind vertraut hat, dass sie gesagt, boah, das ist mein Mann. Ja, und jetzt habe ich Scheiße gebaut. Und jetzt ist die so bodenlos enttäuscht, dass sie dich, du meinst, wirklich fallen lässt. Ja. Guck mal, eine Woche, die geht nicht ans Handy, die redet gar nicht, gar nichts. Ich will zu Hause rein, ich komme nicht rein, gar nichts. Okay, ich halte eine Woche immer noch für vertretbar, dass die sauer ist. Ist auch völlig in Ordnung. Hast du denn den Eindruck gehabt vorher, dass sie dich wirklich sehr liebt? Ja. Ja. Also, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie dir doch noch verzeiht. Dass sie auch, ich weiß es nicht, ich kann ja nicht in die Frau reingucken. Ich halte es noch für möglich, dass eine Frau eine Woche oder ein paar Wochen richtig sauer ist und die Schotten dicht macht, ist nichts Neues. Vielleicht kapiert sie auch, dass das schon ein toller Charakterzug ist, dass du ihr gebeichtet hast. Ja, normal. Das muss sie dir ja eigentlich auch hoch anrechnen. Ja. So, das zeigt ihr, müsst ihr zeigen, dass du ein ehrlicher Kerl bist und dass du an ihr interessiert bist. Ja. Aber Domian, ich ohne Scheiß, ne, ich glaube, ich krieg die nie wieder. Ja. Nie wieder. Wenn das so sein sollte, dann ist das der Preis für das alles, was du gemacht hast. Dennoch finde ich dein Verhalten respektabel, muss ich dir sagen. Ja, aber guck mal, jetzt stehe ich alleine da. Ja, aber du bist noch keine 74, du bist 24. Ja, aber das war meine Traumfrau, wo ich gedacht habe, okay, die heirate ich. Ja, aber dann geht mir der Traumfrau und ich in Alanya fremd. Boah. Ja, so krass ist das Leben. Ja, Mann, hart und gemein. Aber ich glaube, dass du bist doch sicher ein smarter Typ, der schnell wieder eine Freundin findet, oder? Ja, so find du mir doch mal eine. Ich glaube, das kannst du sehr gut alleine. Ja. So sehr schüchtern wirkst du nicht. Nee, ich bin nicht schüchtern. Kann ich nicht bei dir so einen Aufruf machen, wenn mich kennen? Ach, hör auf. Nein. Ach, komm, du mir. Nein, das machen wir nicht. Also, das tut mir jetzt leid, dass das so gelaufen ist. Dennoch halte ich das für sehr richtig, was du gemacht hast. Und sagen wir mal, was soll ich denn als nächstes tun? Für einen Schritt, damit das gut wird. Ja, du kannst ihr nochmal, ich weiß nicht, anrufen kann man sie nicht mehr? Nee. Kannst du ihr mailen? Auch nicht. Warum nicht? Ja, weil sie keine E-Mail-Adresse hat. Aber du weißt, okay. Sie ist nicht so der Internet-Typ. Okay. Dann schreib ihr ein paar Zeilen auf einen Brief. Liebesbrief? Ja, nicht so ein Schmalz oder so. Nur ganz klar, dass es dir leid tut, dass du sehr an ihr interessiert bist, dass sie deine Frau ist und du möchtest unbedingt, dass wieder alles gut wird. Wenn sie dann auch nicht drauf reagiert, dann kannst du nichts mehr machen. So, okay. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ich werde das machen, Domian, dann ruf dich nochmal an. Ja, du bist jetzt mal Daueranrufer. Ja, sehr gerne. Ich bin sehr interessiert daran. Ja? Okay? Okay, Domian. Toll, hau rein. Okay, hau rein. Tschüss. Kannst du noch jemanden grüßen? Ja, ganz schnell. Okay, ganz schnell alle Taxifahrer aus Essen. Okay, tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50. Und hier ist Kerstin. Kerstin ist 43. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Kerstin. Schön, dass ich dich erreiche, Domian. Was bist du? Schön, dass ich dich erreiche. Freut mich. Hallo. Hallo. Um was geht's denn bei dir, Kerstin? Ich habe kein Vertrauen mehr zu den Ärzten. Was ist geschehen? Ich bin vor 14 Jahren an Brustkrebs erkrankt. Mhm. Und habe da schon mit den Ärzten Odyssee durch. Und ich sollte am Montag wieder ins Krankenhaus. Mhm. Da sagte man, machen Sie sich keinen Gedanken. Es ist nur so, dass wir den neuesten Stand haben möchten und das nur Untersuchungen. Ansonsten ist nichts. Mhm. Und okay, ich mit meinen Sachen dorthin, mit der Einüberweisung alles. Und da sitze ich dem Arzt zum Aufnahmegespräch gegenüber und da meint er, naja, am Mittwoch ist die Operation. Am Mittwoch ist die Operation? Ja, ich habe auch erstmal geguckt und geschluckt. Ich sage, davon ist nie die Rede. Doch, Sie müssen hier schnellstens operiert werden an der Wirbelsäule. Da sind Metastasen und das ist schon ziemlich weit. Wir müssen hier operieren. Ja, und das hatte ja vorher keiner gesagt? Nein. Das ist ja das, wo ich sage, ich habe kein Vertrauen mehr. War das in demselben Krankenhaus? Das war in der Klinik, genau. In der Klinik, in der du behandelt wirst? Ja. Lass mich nochmal grundsätzlich fragen, vor 14 Jahren an Brustkrebs erkrankt. Richtig. 14 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Ja. Wie lange habe ich gekämpft bis jetzt, aber jetzt will ich nicht mehr. Das heißt, es kamen immer wieder neue... Es sind immer wieder neue Metastasen gewesen, neue Operationen, Chemos. Ja, es gab keine Ruhephase. Nein. Zwischendurch gab es mal so für ein halbes Jahr mal eine Ruhephase, wo ich selber dachte, oh toll, Bingo, klasse. Ja, und dann kamen die nächsten Metastasen. Also ich habe in den 14 Jahren nur ein Hoch und Ab gehabt. Ne? Und wo waren diese Metastasen? Es waren Metastasen an der Leber, am Magen. Die Lunge war auch betroffen. Da mussten sie auch operieren. Und jetzt, wie gesagt, an der Wirbelsäule. Wie erklärst du dir das denn, dass die das vor dir geheim gehalten haben und dich dann so überfallartig davon informieren? Ja, weiß ich nicht. Ich habe dann auf alle Fälle erstmal, das ist ja das, was ich nicht verstehe, ich komme damit nicht klar. Ich bin überrumpelt, überfordert. Bist du die ganze Zeit in dieser Klinik in Behandlung? Nein, ich bin ambulant in Behandlung. Aber diese Klinik hat doch ambulant, in dieser Klinik ist diese Ambulanz mit angeschlossen. Mhm. Das heißt also, da kennst du schon einige, du kennst die Ärzte. Ja. Wie hast du dich da bisher aufgehoben gefühlt? Wie gesagt, zum Anfang gab es auch da schon ein paar Differenzen, wo ich dann zum Schluss sagte, okay, mussten sie so reagieren, vielleicht mussten sie es so machen. Mhm. Habe ich noch dann drüber weggeguckt, aber ansonsten in den letzten Jahren konnte ich mich nicht beklagen, da lief es eigentlich okay. Was ja. Da war auch das Vertrauen da, aber jetzt nachdem ist das Vertrauen erneut gebrochen. Und dieser Arzt, der dir das gesagt hat, was für ein Verhältnis hattest du mit dem die letzten Jahre? Das letzte Mal habe ich ihn vor 2 Jahren gesehen auf Station. Ach so. Das ist ja um nicht zu sagen, kein... Ich kriege von dem Ambulanz die Überweisung. Ach so, verstehe. Mhm. Das ist alles so entzerrt und... Und das heißt, vielleicht ist da einfach etwas passiert, dass irgendjemand dich nicht frühzeitig informiert hat. Wenn das nicht immer derselbe Arzt ist, der dich betreut, sondern da macht es die Ambulanz, dann geht es dann wieder in die Abteilung rein und so weiter. Mhm. Na, jedenfalls, ich bin... Montag fühlte ich mich komplett überfordert und fertig und habe dann einfach dann gesagt, nee, ich lehne das ab. Unter den Umständen auf keinen Fall. Ja. Und habe die Tasche genommen und bin erstmal nach Hause. Wie hat der denn auf deine Reaktion reagiert? Na, das dürfen sie nicht so sehen und das können sie doch nicht machen. Ich sage doch, ich kann. Ja. Sag ich lege mich hier nicht unter das Messer, ich habe kein Vertrauen. Ja. Und dann habe ich meinen ambulant behandelnden Arzt angerufen. Mhm. Und da hatte ich heute einen Termin gehabt und da meinte er, ich soll doch das nicht so verbissen sehen und das muss gemacht werden, sonst könnte es sein, dass ich im Heim ja nicht mehr lebe. Aber der ambulant dich behandelnde Arzt... Aus diesen Worten hat er es jetzt auch schon gewusst und hat es mir nur verschwiegen. Eben, das wollte ich genau gerade sagen. Ja. Das heißt, jetzt ist das Vertrauen eigentlich zu dem auch kaputt. Ja. Das kann ich verstehen, das würde mir genauso gehen. Ja. wo ich, also ich weiß jetzt, ich stehe zwischen Birke und Baum und Birke. Mhm. Ich werde mir wahrscheinlich einen neuen Arzt suchen müssen oder was weiß ich. Also ich habe also kein Vertrauen, mich auch nicht zu dem ambulant behandeln. Verstehe. Kann ich komplett nachvollziehen. Nur die Tatsache, was sie dir sagen, scheint ja richtig zu sein. Mhm. Wahrscheinlich. Mhm. Das heißt, rein objektiv gesehen wirst du etwas unternehmen müssen. Ja, nur was? Also ich fände, dass du jetzt so schnell wie möglich dir eine neue Klinik und einen anderen Arzt suchen musst. Mhm. Und den doch operieren. Ja, und das mit dem dann berätst. Mhm. Was hast du für eine Alternative? Dass du da nicht hin möchtest, das verstehe ich. Da würde ich auch nicht hingehen. Mhm. Aber dass du in gute medizinische Betreuung musst, ist ja, glaube ich, klar. Mhm. Das, mein, du bist ja mittlerweile der Profi in der Erkrankung, das weißt du ja auch. Mhm. Aber das, die beste Therapie nutzt nichts, wenn man kein Vertrauen, oder es ist nicht so wirkungsvoll, wenn man kein Vertrauen zu dem behandelnden Arzt hat und zu der Klinik. Richtig. Wohnst du denn in einer größeren Stadt? Ich wohne in einer großen Stadt, aber hier gibt es nur eine einzige Klinik für die ganze Stadt. Das heißt, ich müsste in eine andere Stadt woanders hin. Ach so. Mhm. Also so einfach ist das auch nicht. Nee. Und dann ist natürlich dann auch die Frage, ob die Krankenkasse das denn zahlt. Ja, weiß ich nicht so genau. Könnte ich mir aber vorstellen, ja. Mhm. Wie weit ist denn die nächste Möglichkeit eventuell entfernt, die nächste Stadt? Na, 300 Kilometer. 300? Mhm. Oh, das ist weit. Ja, eben. Das ist weit. Also die Richtung von, also meine Einschätzung ist, dass du das unbedingt machen musst. Mhm. Es ist nur die Frage, wie man das geschickt hinkriegt oder ob wie zumutbar dir das ist. Mhm. Ich würde gerne, dass wir mal im Hintergrund ein bisschen rumgucken und rumforschen, was wir dir vielleicht da doch noch anderes empfehlen könnten. Also mein Psychologe ruft dich mal gleich an, Kerstin, der Peter. Mhm. Also meine Aussage wäre, auf jeden Fall, aber in einer anderen medizinischen Umgebung. Mhm. Okay? Ich hoffe, dass alles gut wird. Liebe Kerstin, ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Ja. Okay? Ich danke. Gerne. Tschüss. Danke dir. Und Gruß an das Team und für euch an Gesundheit. Dankeschön. Vielen Dank. Na bitte. So, jetzt möchte ich auch ganz herzlich die Fernsehzuschauer begrüßen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Und gleichzeitig muss ich mich entschuldigen. Entschuldigen für die Verspätung heute, dass wir etwas verspätet im Fernsehen sind. Und entschuldigen dafür, dass ich gestern nicht hier war. Aber gestern ging es wirklich nicht. Da war die Stimme so am Boden. Das wäre dann für uns alle, glaube ich, eine Zumutung gewesen, sodass gestern eine Wiederholung laufen musste. Heute geht es einigermaßen wieder und ich freue mich sehr, dass ich hier bin und wir zusammen jetzt die nächtliche Stunde hier verbringen können. Und wie immer donnerstags mit einer offenen, freien Themensendung. Ihr könnt euch also gerne bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Ralf und Ralf ist 47. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Ralf. Es freut mich sehr, dich mal persönlich zu reden. Dankeschön. Um was geht's denn bei dir? Ja, nun gut. Ich habe im Vorhinein hab schon gesagt, dass ich im Moment gut 10 Jahre ein bisschen Stress mit meiner Frau habe. Mhm. Seit 10 Jahren schon? Ja. Das ist eine lange Zeit. Ja, das sind so Hoch und Tiefs, die wir haben. Ne? Was löst denn den Stress hauptsächlich aus? Bitte? Was macht denn, warum habt ihr Stress? Ja, es geht sich hauptsächlich um Sexualität, ne? Ah. Und warum habt ihr da Stress in Sachen Sexualität? Vielleicht kann ich da mal kurz ein bisschen vorgreifen. Gerne. In meiner Jugend habe ich schon Fantasien gehabt, ja. die ich gerne mit Frauen ausüben würde. Ja. Und meiner Frau, die habe ich erstmal gar nichts davon gesagt. Als ich sie kennenlernte und gesehen habe, haben wir uns auf den ersten Blick verliebt. Mhm. Und das ging 12 Jahre wunderbar. Das war wie ein Bild ja in einer wunderbaren Geschichte. Mhm. Und plötzlich kamen dann aber die Fantasien wieder. Und ich wollte die irgendwie umsetzen mit meiner Frau. Ja. Die hat lange erstmal dagegen gehalten, dass sie das nicht möchte und so weiter. Und jetzt muss sie mir verraten, was für Fantasien das sind. Ja, wie zum Beispiel ein Dreier, ein Vierer, solche Sachen. Ach so, also so ein bisschen ganz schön. Normale, ich sag jetzt mal ganz normalen Gruppensex. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Und, noch was anderes? Bitte? Noch was anderes? Nee, eigentlich nur diese Sachen so. Ach so, ich dachte, war ganz erschrocken. Ich dachte schon, es kämen irgendwelche ganz schweinischen also Abartigkeiten. Was Abnormales, das mag ich nicht, ne? Was jetzt mit Anal zu tun hat. Nein, nein, nein, nein. Na, entschuldige, wenn ich das so sage. Ja. Es geht halt nur um die Fantasie, eben mit anderen Menschen auch Körperkontakt ja. zu haben, mit der Frau aber zusammen. Ja, verstehe. Ne? Sie haben mir zwar schon angeboten, das alleine machen zu können, mhm. ja, mhm. aber das also, wollte ich eben nicht. Du hättest dir gut vorstellen können, in den letzten 10 Jahren, seitdem beschäftigt euch das ja so sehr, mal in einen Swingerclub zu gehen. Genau, ja. Oder genau. dass ihr ein Pärchen zu euch nach Hause einladet oder irgend sowas. Das haben wir alles schon gemacht, ja. Ach, das habt ihr schon gemacht? Wir haben das schon gemacht, ja. Eine Zeit lang war sie dann auf meiner Seite und hat das mitgemacht. Ah. Ne? Aber dann nachher hat sie eben gesagt, nee, jetzt ist aus und Ende und das möchte ich nicht mehr. Ja. Und das muss ich ja dann auch respektieren. Ja. ja? Nochmal so zur zeitlichen Übersicht. Seit 10 Jahren habt ihr diese Probleme. Ja. Ihr kennt euch seit 12 Jahren, habe ich das richtig verstanden? Nee, wir kennen uns seit 25 Jahren. Ach, seit 25 Jahren. Ach so. Ah. Ja. Das heißt, dann ging das eine ganze Weile doch ganz gut. Ja, wie gesagt, 12 Jahre wunderbar, wie ein Märchen. Ja, ja. Wie ein Märchen, aber dann, wo meine Fantasie wieder hochkam, da ging alles. Ich muss sagen, ich bin der hauptsächliche Schuldige. Ne? Da kann ich meiner Frau keiner Schuld geben oder so. Ja. Ich bin derjenige welche, der immer wieder darauf gedrängt hat, das haben zu möchten. Ja. Ja, aber meine Frau, die ist eben nachher grundsätzlich so dagegen gewesen, dass sie es eben nicht mehr wollte. Wie sieht denn überhaupt eure Sexualität jetzt oder die letzten 10 Jahre aus? Ja, also für mich ist das so ein Blümchensex, ne? Also langweilig für dich? Ja, nicht langweilig. Ich meine, okay, ich bin dann befriedigt, ne? Aber das ist mir zu wenig letztendlich. Also da ist keine Leidenschaft mehr groß und da ist auch kein Feuer. Genau. Man macht es so, weil es ganz okay ist und dann ist es aber auch gut. Ja. Ja. Und wie findet sie das? Ja, sie kennt meine Wünsche, sie kennt meine Sachen, die ich gerne möchte. Ja. Ne, aber wie gesagt, deswegen streiten wir oft und das kommt eben nicht mehr dazu. Also interessant ist ja, dass sie sich schon offensichtlich sehr bemüht hat, auf deine Wünsche einzugehen. Ja, das hat sie auch, wirklich. Und das muss man ihr anrechnen. Ja, tue ich und auch. Und man muss es dann auch respektieren, wenn sie sagt, das ist nicht mein Ding. Das habe ich von vornherein ja auch gesagt. Ja. Und das hat sie es irgendwann dann auch so ganz klar ausgedrückt, ich will das, es ist nicht mein Ding. Ganz genau, das hat sie getan. Ja. Nach vielen Versuchen. Ja, ja. Kann man so sagen. Ja, leider. Das ist natürlich ein Dilemma. Da hast du eine Frau, die wirklich auch sich ja offen gezeigt hat für deine Wünsche und Vorstellungen und sich bemüht hat und dann irgendwie einsieht, nein, es geht wirklich nicht. So, jetzt stehen da zwei Fronten gegeneinander. Das kann man nicht lösen. Letztendlich respektiere ich das ja, Dom, ja? Ja. Und, ne? Und ich kann ja auch nichts machen. Ich kann ja nur immer versuchen, weiter zu fragen, immer, wie sieht's aus? Nee, da kannst du auch nichts mehr fragen. Da gehst du dir auf die Nerven, glaube ich, mittlerweile. Ja, ich glaube, das Thema ist wahrscheinlich für die durch. Ja, denke ich auch. Ja, das ist durch. Da hat die keinen Bock drauf und Schluss aus. Mhm. Aber, habe ich das gerade richtig verstanden? Sie hat gesagt, du könntest das alleine machen. Ja, genau. Ja, das ist doch ein Angebot. Nee. Nee? Nein, aber nicht für mich. Weil dann gehe ich raus aus dem Haus, ja, vergnüge mich mit anderen, vielleicht noch mit mehreren und komme dann nach Hause, wieder nach Mama sozusagen. Oder nach Frau. Ja. Und wer weiß, vielleicht müsste ich das, vielleicht erzähle ich dann noch davon, ja, und dann kommt doch Zynismus auf, da kommt doch was weiß ich nicht alles auf. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, da wäre sogar Hass auf. Ja, und das will ich ja nicht unbedingt. Ja, dann gibt es keine Lösung. Ich weiß. Also, alle möglichen Optionen sind jetzt durch. Sie hat es ausprobiert, sie war willens, sie hat es ausprobiert, es geht nicht. Sie gibt dir freie Laufbahn, das willst du nicht. Nee, das möchte ich. Sie kann man nicht mehr umpolen, weil sie ist eben so gestrickt, wie sie gestrickt ist, so wie du auch gestrickt bist, wie du gestrickt bist. Ja, ich habe sie mit 20 kennengelernt, sie war Jungfrau. Ja. Ne? Und wunderbar sogar, das war für mich das Höchste überhaupt, dass sie Jungfrau war. Mhm. Ne? Und wie gesagt, wir haben uns am ersten Blick verliebt. Ja. Ne? Und die ersten 12 Jahre, das waren Märchen. Entschuldige, wenn ich mich wiederhole. Ja. Ja. Aber jetzt ist eben so, dass wir wirklich oft streiten. Wir haben wirklich 3-4 Tage gut, ne? Und dann haben wir eine Woche oder 14 Tage, wo wir gar nicht miteinander reden, zum Beispiel. Ach so. Und du führst das zurück auf diese sexuelle Spannung? Ja, auf meine Fantasie führe ich das zurück, ja. Genau. Ist die Aggression dann eher auf deiner Seite oder auf ihrer Seite? Ja, die ist eher auf meiner Seite. Weil du letztendlich doch die Vorhaltung ihr machst, warum machst du es nicht mit? Genau. Die ganz ungerechte Vorhaltung, Mensch, stell dich nicht so an. Ich bin dann ein bisschen fies manchmal, ja. Das ist natürlich ein Warnsignal, finde ich. Ansonsten liebst du deine Frau? Absolut, über alles. Über alles. Ja. Schönes Beispiel dafür, oder was heißt schön? Schön ist es nicht, aber ein klares Beispiel dafür, wie eine Liebesbeziehung, auch eine Ehe, kaputt gehen kann, wenn die Sexualität nicht stimmig zu machen ist. Genau, und das meine ich ja auch, wenn man unzufrieden ist, auch mit der Sexualität, weil es ist ja eben immerhin noch ein großes Fund, was ja auch in der Beziehung ist. Absolut. Und ich glaube das ja. Ich glaube auch, dass das größte Lieben kaputt gehen können, wenn das nicht stimmig ist. Wenn die Sexualität nicht stimmt. Aber guck mal, Domian. Deswegen, wir sind jetzt 10 Jahre nur am Streiten, sag ich. Nicht nur, ne? Also sind immer schöne Zeiten auch dazwischen. Das ist immer so ein Hoch und Tief und so. Ne? Sonst wäre ich ja gar nicht 10 Jahre auch weiterhin mit ihr zusammengeblieben. Ja, aber die Frage ist, willst du es noch 10 weitere Jahre so machen? Ja, klar, werde ich das so weitermachen. Ja gut, dann musst du aber auch versuchen, dich zu disziplinieren und dir diese Wünsche nur noch im Kopf stattfinden zu lassen. Ja. Und dir das wegzutrainieren, sofern das möglich ist, diese Sehnsüchte zu haben. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Ja, das ist schwer, weil dann ist ja mein Problem damit auch nicht gelöst. Nein. Ich meine, du bist 47, könntest ja auch ein bisschen ruhiger werden, vielleicht. Aber ja, ich glaube, ich 10 Jahre ruhig, ne? Ja. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ja, natürlich, ich verstehe. Ralf, da gibt es keine Lösung. Da gibt es die einzige Lösung, dich zu trennen von deiner Frau. Nee, das mache ich nicht. Ja. Nee. Aber dir ist klar, ne? Wir haben dann alle, lass ich mir den Schnibbel abschneiden. Ja, aber wir haben ja jetzt alles durch Dicklinie, was möglich wäre. Ja. Also ich finde diese eine Variante, wenn sie sagt, okay, tob dich ein bisschen aus in der Richtung, aber wenn du klar Nein sagst, dann... Weißt du, das sollte ich tun? Also wenn, vielleicht wäre ihr das sogar ganz recht, dann hat sie ein bisschen Ruhe und du bist viel entspannter und netter drauf zu Hause. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ne? Ja, versuch's doch aber mal. Aber letztendlich mit mir selber komme ich doch ganz klar damit. Aber man könnte doch mal Folgendes machen. Versuch es doch mal und guck dich an und beobachte dich, wie du dich hinterher fühlst. Du machst ja nichts Falsches. Du machst es ja im und mit dem Einverständnis deiner Frau. So, und wenn ich werde nochmal in der Richtung mit ihr darüber reden. Ja, und wenn du hinterher dann merkst, nee, ich kann das nicht, ich habe ein zu schlechtes Gewissen und okay, dann hast du es aber zumindest ausprobiert. Ja, für mich sieht das dann so aus, ne, als würde ich das irgendwie so ausnutzen wollen, ne? Geh dann schön tata, ja, und treff da meine Leute, ja, mit denen ich dann Sex habe. Ja. Ne, und komm dann nach Hause und vielleicht und sie sitzt dann vielleicht hier und ist deprimiert oder sauer oder Glaube ich gar nicht mal. Ich glaube fast, dass du ihr ziemlich auf den Geist gehst mit deinem Gruppensex-Kram. Ja. Ich glaube das. Wenn das 10 Jahre bei euch in der Luft hängt, kann die das nicht mehr hören und vielleicht hat die wirklich den Gedanken, dann kann er sich da ausleben und dann ist gut. Und vielleicht ist sogar eure Sexualität entspannter hinterher, wenn du diese Seite von dir auch noch ausleben kannst. Vielleicht. Ich sag's ja nur so. Ich werde nochmal mit ihr reden. Mach es. Wenn dir die Frau scheint dir ja sehr viel wert zu sein und die absolut. Beziehung. Ich habe das erste Mal Liebe kennengelernt bei ihr. Ja. Wirklich. Dann würde ich keine Liebe gehabt, ja. Dann würde ich auch alle Varianten versuchen, die eventuell möglich sind. Und das ist eine Variante. So, lieber Ralf. Okay. Schönen Gruß an dich. Ich bedanke mich bei dir, Domian. Schönen Gruß an deine Frau. Ich wünsche dir gute Besserung. Dankeschön. Alles Gute an eurem Team. Danke, ich richte aus. Ich bin froh, dass ich endlich eine Autogrammkarte von dir bekomme. Sehr gerne. Alles Gute, Ralf. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, wir hatten ja nun für gestern unser wunderbares Thema Geschichten rund um den Po angekündigt. Nicht, dass ihr denkt, dieses Thema geht jetzt verloren, nur weil ich gestern krank war. Mitnichten. Dieses Thema Geschichten rund um den Po, das gibt es nächste Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich sag's jetzt auch schon mal so für euch an, wenn ihr da gerne mitmachen wollt. Geschichten rund um den Po, nächste Woche Mittwoch. Und ich möchte mich gerne mit euch unterhalten über ja, um Krankheiten, um Erotik, um Sexualität, alles, was so irgendwie in dieser Region stattfinden kann. Ist ein großes Thema, ist ein Thema zum Schmunzeln, aber durchaus auch ein sehr ernstes Thema. Also Geschichten rund um den Po nächste Woche Mittwoch verschoben. Und da freuen wir uns doch dann auch alle drauf und sind gespannt. Ja, jetzt geht's weiter mit der Elisabeth. Und die ist 52. Schönen guten Morgen, Elisabeth. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, es geht um meinen Sohn, der ist 9 Jahre alt geworden am 24.07. Ja. Ich muss zuerst sagen, also ich bin verheiratet mit einem Palästinenser. Und bevor ich jetzt so weiter erzähle, möchte ich den Zuhörern und auch dir sagen, dass ich mit allem Respekt sprechen möchte. Mit dem Respekt vor Muslimen und allen anderen gläubigen Menschen. Mhm. Also, mein Mann ist mit unserem Sohn in den Gazastreifen geflogen, also bis Ägypten, in Gazastadt, um die Großeltern zu besuchen. Um seine Eltern zu besuchen. Mhm. Ich war damit einverstanden, hatte aber irgendwo schon ein mulmiges Gefühl. Wann ist er geflogen? Im Juli, als die Ferien begonnen haben, ja. Ja. Ich bekam auch dann Nachricht, dass sie gut angekommen sind. Es ist ja ein weiter Weg bis dahin. Ja. Er kann ja auch nur über Ägypten reisen. Über Israel geht ja nicht. Und dann bekam ich eine Nachricht von ihm, kurz, also eine Woche bevor sie wiederkommen sollten, dass der Sohn im Gazastreifen bleiben würde, bei den Großeltern, um da Arabisch zu lernen, seine Familie dort kennenzulernen. Ja. Ich frage nochmal zwischendurch, der Sohn ist seit 9 Jahren bei dir, ja. bei euch. Ja. Dein Partner lebt seit 9 Jahren in Deutschland. Seit mehr als 9 Jahren. Also er war im Asyl. Ich glaube, seit 15 Jahren ist er wohl hier. Okay. Mhm. Und es gab noch nie eine Reise in seine alte Heimat vorher. Doch, wir sind vor 4 Jahren zusammen in den Gazastreifen geflogen. Mit dem Kind? Mit dem Kind. Ja. Ich habe auch die Großeltern kennengelernt und lieben gelernt. Mhm. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die Großeltern uns Christen gegenüber sehr gut eingestellt sind. Mhm. Wie ist denn der Junge erzogen worden? Du bist Christin? Ja. Du bist Christin, der Vater ist Moslem. Wie ist der Junge erzogen worden? Ja, ich habe ihm von meiner Religion erzählt und habe meinem Mann auch immer gesagt, dass er das Gleiche tun kann, aber er hat diese Chance nie genutzt. Ach. Ich, War denn oder ist dein Mann denn kein sehr gläubiger Moslem? Ich denke schon, dass er glaubt. Aber durch die Umstände, vielleicht durch das Asyl oder durch seinen Aufenthalt hier oder das Wegsein von seiner Familie, hat er vielleicht viel vergessen oder verlernt. Also er ist nicht in die Moschee gegangen, ja. Er hat nicht gebetet. Das heißt, der Koran und der Islam haben in der Erziehung des Jungen nur eine nebengeordnete Rolle gespielt. Ja. Ja? Ja. So, und dann fährt dein Mann mit dem Kleinen, so klein ist er gar nicht mehr, 9 Jahre, in seine alte Heimat und schreibt oder sagt dir jetzt, der Junge soll da unten bleiben, für immer. Ja. Für ein Jahr hat er gesagt, damit er die Sprache kennenlernt und seine Verwandtschaft kennenlernt. Und das hat er mit dir im Nichts besprochen vorher? Genau. Er hat dich vor vollendete Tatsachen gestellt? Richtig. Will denn dein Mann auch so lange da unten bleiben? Er kam dann nach Ablauf der Ferien zurück. Ach so. Wollte hier sein Arbeitsleben wieder aufnehmen. Er war aber auch krank in der Zeit, ist er krank geworden und war dann hier. Und ich habe versucht, ihn zu verstehen, die Situation zu verstehen, aber ich wollte ihn dann bewegen, das Kind zurückzuholen. Aber du sagst das noch mit einer so großen Ruhe. Bist du nicht komplett ausgerastet? Doch. Ich bin komplett ausgerastet. Das ist ja unfassbar, was er dem Jungen antut. Ja. Er reißt den Jungen komplett aus seinem Leben, auch aus der Schule übrigens, raus. Nur dieses Ausrasten, das bringt ja auch nichts. Nein, nein, natürlich nicht. So, und wie, ich schlafe nicht mehr, ich weine nur noch, ich habe Hilfe im Kloster gesucht, ich bin total einsam mit dieser Situation, weil ich habe auch keine Bekannten oder Freunde, ich lebe also völlig zurückgezogen. Hast du den Kontakt mit deinem Jungen? Ich konnte 3-mal mit ihm jetzt telefonieren in der Zwischenzeit, heute auch nochmal. Heute auch nochmal? Ja. Und was sagt er? Er hat mir dann geschrieben, also mit im Internet. Also ihr habt heute nicht telefoniert, sondern geschrieben? Geschrieben, ja. Und dann hat er seine Geheimbotschaft geschrieben, wie er sagt, mit Selbstlauten und Mitlauten. Daraus konnte ich dann lesen, ich liebe dich, Mama. Ja. Geheimbotschaft? Ja, das haben die mal in der Schule gelernt, in der Grundschule. Und das wusstest du? Ja, genau. Und du hast gerade auch was von Telefonieren gesagt. Kannst du denn auch direkt mit ihm sprechen? Ja, wie gesagt, es ist jetzt bisher nur 3-mal erfolgt. Wie ist er denn? Ganz kurz. Wie ist er denn dann am Telefon? Er möchte nach Hause, das hat er auch gesagt. Hast du den Eindruck, dass er da irgendwie Angst hat, was zu sagen am Telefon? Ich glaube nicht Angst, das kann man so nicht sagen, sondern er hat vielleicht die Befürchtung, dass er mit dem, was er sagt, seinem Vater nicht gefallen könnte. Ach so. So will ich das mal ausdrücken. Hat der Vater ihn denn, wenn auch schon nicht in seinen Glauben, aber hat der Vater ihn denn in seine Sprache schon in Deutschland eingewiesen, etwas? Nein. Gar nicht? Gar nicht. Das heißt, der Junge muss jetzt von null anfangen und Arabisch lernen? Ja. Wie geht das? Der ist 9 Jahre alt, der kann ja nicht in welche Schule geht er oder wie ist alles geregelt? Er besucht eine arabische Schule in Gaza-Stadt. Ja. Und er lernt da Arabisch schreiben, Arabisch reden. Ist schwierig, natürlich. Dein Mann ist jetzt im Moment wo? Er ist wieder zurück, weil ich habe ihn dann ja so unter Druck gesetzt, dass er das Kind holen soll, weil ich Angst hätte. Und er hat gesagt, okay, mache ich. Ich bin in einer Woche wieder da. Und dann bekam ich einen Anruf, dass er 3 Wochen braucht. Und dann bekam ich einen Anruf, dass er sich das überlegt hätte und 2-3 Monate da bleiben will. Und dass er sich überlegt hat, er kann mit mir nicht mehr zusammenleben. Ja. Du lebst, hast jetzt so lange mit diesem Mann zusammen gelebt. Du hast ihn ja offensichtlich ganz anders eingeschätzt. Fühlst du dich nicht abgrundtief betrogen von diesem Kerl? Ich sage es mal so bösartig, weil ich das so empörend finde, was er tut. Ja. Ja, das ist so, wie du sagst, aber ich versuche immer, beide Seiten zu verstehen. Ich bin Mutter, er ist Vater. Ich versuche auch, die arabische Kultur zu verstehen oder dass nach dem arabischen Gesetz der Vater das Sorgerecht hat ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ich versuche, das mit dem Kopf zu verstehen. Weißt du, Elisabeth, bei mir gehört das Verstehen und die Toleranz komplett auf bei Kindesentführung. Und das ist eine Art von Kindesentführung. Da kann man mir kommen mit Kultur und Respekt vor Kultur, habe ich nicht. Ich habe Respekt, wenn der Vater seinen Sohn in der Tradition seiner Kultur erzieht, wenn er die Kultur ihm nahe bringt, wenn er ihm den Islam gelehrt hätte. Das ist alles richtig und gut. Und wenn er auch Kontakt zu seinen Großeltern haben soll, das ist auch alles richtig. Ja. Aber das, was er jetzt gemacht hat, ist ja ein gewalttätiger Eingriff in das Leben eines Kindes. Und eben auch in deins. Ja. Er entzieht dem Kind die Mutter, schmeißt das Kind in einen komplett fremden Kulturkreis und schert sich völlig um nichts, was das Verschäden eventuell für den Jungen haben kann, perspektivisch. Ja. So, du bist ja eine sehr tolerante Frau. Ich merke doch, da standen doch Tor und Tür zur arabischen Welt offen von deiner Seite aus. Ja. Auf jeden Fall. Du hast Respekt vor der Religion, du hast Respekt vor der Kultur. Ja. Das heißt, du hättest alles gefördert, damit der Junge auch diese Wurzeln beleben kann in sich. Ja. Und so soll es ja auch sein. Ja, auf jeden Fall. Aber dann bitteschön auch von der anderen Seite, dass die andere Kultur auch die Wurzeln offen lässt zur deutschen Kultur der Mutter. Was ich auch noch erwähnen möchte, ist, ich weiß nicht, wer uns zuhört heute Abend. Ich hatte mit der Botschaft in Ramallah telefoniert, ganz am Anfang, und habe dann da erfahren, dass in diesem Jahr leider noch mehr Kinder in Gaza verschwunden sind aus Deutschland. Und ich kann hier nur bitten, weil ich nicht weiß, wer zuhört, dass man die ganze Situation doch einmal von den Kindern auch überdenken sollte. Und dass man jede Form von Streit miteinander vermeiden sollte. Und dass es für eine Mutter, die so zurückgelassen wird, unglaublich schwer ist und es sehr, sehr weh tut. Und leider ist es bei mir auch so, durch diese Dinge, die vorgefallen sind oder vorfallen, dass ich irgendwo den Glauben leider irgendwo ein bisschen an den Islam verliere, weil es für mich, ich kann das nicht verstehen. Hätte man diese Dinge mit mir abgesprochen und mir im Vorhinein erklärt, warum man das gerne möchte, dann hätte sich ein Weg gefunden, das so zu tun. Ja. Also ich finde immer noch erstaunlich, wie respektvoll du trotzdem mit der ganzen Situation umgehst. Das muss ich ja wirklich sagen. Aber du hast wahrscheinlich auch schon so viele Tiefs jetzt durch Täler durchschritten. Es hat ja auch keinen Zweck. Ich meine, ich durchlebe auch andere Zeiten, aber das nutzt den Zuhörern gar nicht. Nein. Mir auch nicht, niemandem. Und mir war wichtig, dass ich mit allem Respekt vor den Zuhörern, die da sind, wirklich nur darum bitten kann, dass man andere Wege beschreitet. Ich denke auch, es passiert ja so viel mit Entführungen und auch Dinge, die daraus entstehen, dass ein Vater vielleicht die Mutter erschießt. Elisabeth, ich muss jetzt was ganz Wichtiges noch fragen. Du hast dich wahrscheinlich schon kundig gemacht. Gibt es irgendwelche juristischen Möglichkeiten, die du hast, über das Auswärtige Amt, über Botschaften, irgendwas zu unternehmen? Ja, und das möchte ich jetzt auch öffentlich sagen. Ich hätte die Möglichkeit, eine Strafanzeige zu erstatten. Dann würde ein Haftbefehl ausgestellt gegen ihn. Und danach ein internationaler Haftbefehl, mit dem ihm natürlich sämtliche Zukunftswünsche verstellt sind. Das habe ich bewusst nicht getan und das sage ich jetzt auch nochmal, um einen Eklat zwischen den Völkern zu vermeiden. Es passieren viele Dinge, dass Kinder entführt werden und mein Gott, hast du Nerven. Der Mann die Frau erschießt, sage ich jetzt mal, oder dass jemand bestraft wird und umgebracht wird. Solche Dinge lassen sich vermeiden, indem man vielleicht diese Gespräche wie jetzt heute Abend führt, dass einer als Beispiel vorangeht und sagt, ich will den Vater meines Kindes nicht verfolgen, sondern versuche Frieden. Ja, ich würde in diesem Moment würde ich mir gerade wünschen, dass unsere Sendung auch übersetzt in der arabischen Welt zu hören wäre. Ich glaube, eine bessere Repräsentantin als dich, die in einer solchen Situation ist, gibt es überhaupt gar nicht. Ja, da kann man nicht sagen, dass ich der Repräsentant bin, sondern ich denke, ich bin ganz normal. Ich kann auch ausrasten und alles Mögliche. Nur, es kommt allein aus dem Glauben. Wenn ich an meinen Glauben denke, dem wir ja eigentlich verpflichtet sind und handeln müsste, wie Jesus gehandelt hat, dann ist es so, dass man sagt, ich muss vielleicht jetzt lernen, meine Feinde zu lieben und denen Gutes zu tun. Ja, aber was für große Worte, wenn es um das eigene Kind geht. Ich weiß nicht, ob das ist schwer. Ich glaube, ich würde dann doch eher an mein Kind als dann an meinen Glauben denken. Aber egal. Ich fühle mein Kind gut beschützt in Jesu Hand. Also Ich hoffe und glaube ganz stark, dass es einen Weg Elisabeth, gibt. Wir können ja mal so verbleiben. Es gibt bestimmt, ich bin sicher, eine ganze Menge Leute, die etwas Ähnliches erlebt haben schon. Ja. Oder gerade erleben. Ja. Ich würde dir anbieten, dass wir euch zusammenschließen. Ja, sehr gerne. Dann, je mehr beteiligt sind, desto mehr Ideen gibt es und Möglichkeiten. Ja? Sollen wir das so machen? Ja. Ich wünsche von ganzem Herzen, dass dein Junge zumindest in einem Jahr wieder da ist. Ja. Zumindest das. Von ganzem Herzen wünsche ich. Vielen Dank, Domian. Alles Gute, Elisabeth. Danke. Auf Wiederhören. Soll ich jetzt dranbleiben und warten? Nein, du kannst jetzt auflegen und wenn bei uns eine Rückmeldung kommt, dann würden wir uns wahrscheinlich erst in den nächsten Tagen melden. Wir sammeln das dann jetzt alles. Ja? Okay, dann weiß ich Bescheid. Vielen Dank. Alles Gute wünsche ich. Ja, danke schön. Auf Wiederhören, Elisabeth. Ja, tschüss. Tschüss. Das ist ja ganz erstaunlich, dass Elisabeth so damit umgehen kann. 0800 220 5050 mailen domian@wdr.de und hier ist Hendrik, 16, guten Morgen. Hallo Domian, ich heiße Jendrik mit J, ist aber egal. Oh, das ist aber ungewöhnlich, ne? Ja. Jendrik, das hört sich schöner an als Hendrik. Ja, haben meine Eltern mir auch gesagt, das ist Geschmackssache. Findest du nicht? Geht. Naja, okay. Naja, man findet meistens seinen Namen, seinen eigenen Namen nicht so der Brüller. Das sag ich dir. Ich mag Jürgen auch überhaupt nicht. Ja. Also, okay. So. Es geht darum, ich habe am ganzen Körper Schmerzen und die Ärzte wissen nicht weiter. Was sind das für Schmerzen? Das ist schlecht zu beschreiben. Das ist manchmal wie so ein Blitzschlag. Dann ist es wie, als würde man an ein Messer irgendwo reinrammen und so schön drehen. Das hört sich jetzt ziemlich pervers an, aber ist nun mal so. Im ganzen Körper? Ja, also ich hab's... In den Händen, in den Oberschenkeln? In den Händen nicht unbedingt. Ich habe Schmerzen am Handgelenk, aber das hatte ich auch schon vorher, bevor ich das bekommen habe. Aber ich hab's in Beinen, im Rücken und in den Armen. Sind das eher muskuläre Schmerzen? Ich weiß es nicht. Oder im Gelenk, wenn du dich bewegst, ist es dann stärker? Nee, das ist eigentlich immer da. Da kann ich still liegen, still sitzen. Das ist immer da. Ist es auch im Bauchraum? Nein, nur im Rücken und ich sag mal da so, wo Knochen sind. Ja. Ja, und also es fing damit an, ich hatte einen Tag im November ziemlich starke Kopfschmerzen und bin zu meinem Hausarzt gegangen, um das mal zu erzählen. Hm. Und ja, der hatte dann gesagt, wie das meistens so ist, machen Sie mal Ihren Oberkörper frei. Mhm. Ich möchte mir mal, was weiß ich, irgendwas angucken. Mhm. Und er hat dann mich angeguckt und ich stand da halt etwas merkwürdig. Ich gehe zu dem Arzt, seit ich auf der Welt bin. Mhm. Und also kennt er mich auch. Mhm. Und er hatte mir dann gesagt, ja, also die Kopfschmerzen kommen wahrscheinlich vom Rücken. Ich verschreibe dir jetzt hier ein Medikament und dann geht das wieder. Mhm. Ich das Medikament 2 Wochen genommen, 4 Wochen, 2 Monate, 3 Monate. Irgendwann hat die Wirkung nachgelassen. Hat der Arzt dich denn nicht richtig untersucht, eingehend? Ja, doch, ich war dann ein paar Mal noch da und er hat immer wieder mich untersucht, mir auch mal zwischendurch ein anderes Mittel verschrieben, aber es hat mir gar nicht geholfen. Was ist denn das für ein Arzt? Ein Hausarzt? Das war mein Hausarzt. Das heißt, er hat aber keine Röntgenuntersuchung gemacht, keine Blutuntersuchung gemacht? Bis dato nicht. So, dann bin ich zur Krankengymnastik gegangen. Ja. Wie das dann halt so üblich ist. Und der hat mir dann einen anderen Arzt empfohlen. Das war ein Schmerztherapeut. Bei dem bin ich bis jetzt noch in Behandlung. Und der hat mich dann von Arzt zu Arzt geschickt. Ach so, zwischendurch war ich auch mal beim Orthopäden. Würde auch naheliegen, würde ich so sagen. Ja, und der konnte mir auch nicht helfen. Also was heißt, der hat mich geröntgt und dann ist der Orthopäde in Rente gegangen und dann war ein anderer da, der hatte gar keine Ahnung und... Noch eine Frage. Du hast auch Kopfschmerzen, wie du gerade gesagt hast. Nein, Kopfschmerzen habe ich nicht. Kopf fällt weg und Hände und... Ja, weil der eine Arzt gesagt hat, die Kopfschmerzen kämen vom Rücken, oder? Ja, ich hatte am Anfang Kopfschmerzen. Jetzt bist du bei einem Schmerztherapeuten. Genau. Was heißt das? Schmerztherapeut ist ja schon eine krasse Überweisung. Wie behandelt er dich? Ja, also am Anfang war es so Spritzen, die habe ich im Rücken gekriegt. Es waren dann so ungefähr 12 Einstiche. Teilweise auch mal weniger. Ja. Das hat mir dann 1 Stunde, 1,5 geholfen und irgendwann hat er gesagt, das ist zu wenig. weil das ist ja natürlich auch mit Schmerzen verbunden, wenn man da so tolle Spritzen in den Rücken kriegt. Ja, klar. Bis dato hatte ich auch Angst vor Nadeln, also das war gar nicht meins. Ja. Und ja, das hat sich mittlerweile gelegt. Und jetzt, was kriegst du jetzt? Ja, im Moment nehme ich Morphium. Du kriegst Morphium? Ja, aber viel schlimmer war es, der Arzt, mein Schmerztherapeut, der hat mich dann nach Kassel ins Krankenhaus überwiesen. Das ist hier dann das nächste große Krankenhaus. Mhm. Und ja, da war ich bei so einem sehr netten Oberarzt. Das war jetzt ironisch gemeint. Also der war ziemlich eklig. Der fing gleich damit an. Also alle Jugendlichen nehmen Drogen. Ach du je. Ich wäre am Rauchen und wäre Alkoholiker. Und das hat er auch so zu meinen Eltern gesagt. Also meine Eltern hätten gar keine Ahnung von mir. Das war seine Diagnose. Das ist zurückzuführen auf Drogen. Nein, er hat das erstmal so gesagt, wo ich da angekommen bin, bei der Aufnahme. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Du leidest unter starken Schmerzen. Richtig. Du hast eine Odyssee von Ärzten hinter dir. Ja. Bist ziemlich bescheuert behandelt worden von einigen Ärzten. Von dem einen zum Beispiel. Du wirst mit Morphium behandelt, aber es liegt keine Diagnose vor. Genau. Und das gibt's doch nicht. Dieser Schmerztherapeut, der hat immer wieder aufgestockt. Also er ist mit ganz kleinen Mitteln angefangen, die nicht gefährlich sind, weil ich bin 16 Jahre alt. Darf ich mich nochmal fragen, Entschuldige. Auch der Schmerztherapeut, das ist ja nur wie ein Fachmann. Hat der denn keinen Schimmer, woher das kommen könnte? Er hatte auch Ideen, natürlich. Was für Ideen waren das? Ja, zum Beispiel Morbus Fabry, das ist eine seltene Stoffwechselerkrankung, ja, wo irgendein Stoff im Körper nicht produziert wird und dann, muss der dann halt künstlich hinzugefügt werden. Da gibt's nur 8 Leute in Deutschland, soweit ich das weiß. Okay, ist das abgeklärt worden, ob es das ist oder nicht? Ja, das wurde abgeklärt und es gab verschiedene Diagnosen. Also es gab schon ganz, ganz viele MS und so weiter. Rheuma, alles mögliche, alles abgeklärt. Ja, Rheuma, das ist gerade der Punkt. Ich war jetzt die Woche bei einer Rheumatologin, die 60 Kilometer von mir entfernt ist. Ja, die hat mir auch wieder nur das gesagt, was ich schon wusste. Die hat mich gar nicht richtig auf Rheuma untersucht. Und hat mir dann Blut abgenommen oder die Haut zu desinfizieren, weil dann sprüht man ja eigentlich irgendwas drauf. Ja, meine Eltern sind ziemlich fertig mit der Situation. Also ich vermute, du auch. Ja. Du bist 16 Jahre alt und natürlich freue ich mich nicht darüber. Und das geht jetzt insgesamt wie lange schon so? Seit November. Seit im letzten November? Genau. Ich meine, es gibt Leute, die länger krank sind, aber in meinem Alter ist das schon... Natürlich, aber was natürlich immer fürchterlich ist, wenn man komplett im Nebel wandert. Und ja, die Ärzte schießen ja auch in den Nebel, so kann man es ja sagen. Ich habe mal zu Marz gesagt, ich sage, mir wäre es lieber gewesen, ich hätte mir ein ziemlich kompliziertes Bein gebrochen. Na ja klar, da wüsste man, woran man ist. Und dann hätte ich wenigstens eine Diagnose und wüsste, was ich habe. Mhm. Ja, aber es geht nicht so weiter. Ich habe die Schule abgebrochen. Was heißt abgebrochen? Mir haben die Lehrer gesagt, du brauchst nicht mehr zur Schule zu kommen. Du kannst dich eh nicht konzentrieren mit den Schmerzen. Mhm. Ich kann keine Arbeit annehmen. Du hängst also im Moment völlig zu Hause ab und bist ganz auf die Krankheit eingestellt. Ja, das ist für mich hier eigentlich wie Knast. Ich bin ein Mensch, der gerne gearbeitet hat. Ja. Ja. Diese Dosierung des Morphiums, ist das schon sehr hoch? Ja, also mein Schmerztherapeut, der hat gesagt, wenn eine Tablette ein normaler Mensch, der jetzt keine Schmerzen hat, nehmen würde, würde der sofort sterben. Na gut. Nimm 2 davon, morgens und abends, also jeweils 2. Und jetzt, zum Beispiel, während wir sprechen, geht das? Sind die weg, die Schmerzen? Nein. Nein. Sind die nie weg? Nie weg. Die sind dann höchstens runtergefahren? Genau. Und ich habe dann noch ein Mittel, das ist für Notfall, das ist wie, als würde ich mir jetzt direkt Morphium in die Vene spritzen. Aber da bin ich eigentlich auch noch ganz gut dabei. Also ich bin jetzt ganz hilflos, weil ich persönlich und wir hier können dir natürlich keinen Rat geben. Aber ich könnte mich mit der Situation nicht abfinden, dass man das nicht abklären kann, was es ist. Und erst wenn es abgeklärt ist, was es ist, kann man auch gezielt vorgehen. Und Schmerzmittel geben. Ich wäre froh, wenn ich von dem Morphium wegkäme. Ja. Das ist nicht die Lösung. Das macht alles kaputt. Ich habe Verstopfung. Da habe ich mit meinem ganzen Leben noch nie was mit zu tun gehabt. Mhm. Ich habe auch nie daran gedacht, dass ich in meinem Leben irgendwann mal Abführmittel nehmen muss. Ich kann jetzt nur Folgendes sagen, Jendrik. Du hast ja deine Symptome beschrieben. Das irgendjemand, der uns jetzt zuschaut und zuhört, vielleicht hellhörig geworden ist und irgendwie eine Ahnung hat oder eine Idee hat. Ja. Und dass derjenige sich an uns wendet und wir das an dich weiterreichen. Dürfte ich denn nochmal mit einer Psychologin sprechen? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht hat es auch irgendwo ein Arzt zugehört, der sich mit solchen Dingen irgendwie vielleicht auskennt und einen Tipp für uns hat. Das muss ja keine, soll ja keine Ferndiagnose sein, darum geht's ja gar nicht. Es geht ja darum, dass irgendwie eine, dass Jendrik auf einen Gleis geleitet wird, wo es vielleicht für ihn weitergehen kann. Ja, also ist für mich ganz schwierig. Ich krieg gerade einen Hinweis hier aus meiner Regie, Jendrik. Ja. Und zwar fragt wohl irgendein Zuschauer gerade schon, ob es sich um Fibromyalgie handeln könnte. Sagt ihr das schon was? Ja, ja, das wurde auch schon abgeklärt. Ist schon abgeklärt. Mhm. Das muss wohl das gleiche sein wie Weichteilrheuma und das ist wohl alles dasselbe, so wird mir das erklärt. Mhm. Und das kann man wohl nicht genau diagnostizieren, ja. Ja, danke. Mhm. Und okay, aber du merkst, wir haben sehr aufmerksame Leute, die schon gleich reagieren. Vielleicht kommt was für dich Verwertbares, gut Verwertbares heraus. Ja, auf jeden Fall erstmal vielen Dank. Sehr gerne. Und du legst auf und mein Psychologe ruft dich gleich zurück. Okay, vielen Dank. Und ich Dank. Wünsche dir wirklich alles Gute und hoffentlich können wir dir weiterhelfen. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss, Jendrik. Ciao. Hier ist Sigrid, die ist 66. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Sigrid. Schön, dich zu hören. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, sehen kann ich dich nämlich leider nicht mehr. Seit ungefähr 3 Jahren schaue ich mir fast jeden Abend deine Sendung an. Ja. Und wenn der Tag zu anstrengend war und ich zu müde bin, dann kommt der Videorekorder zum Einsatz und du wirst am nächsten Tag angeschaut. Ja. Vor 2 Tagen jetzt wurden verschiedene Kanäle im Kabelfernsehen umgestellt. Das sollte eigentlich nur MDR und WDR betreffen. Der MDR ist uns in unserem Gebiet geblieben. Kika und Arte senden jetzt den ganzen Tag, vorher nur stundenweise. Ja. Wir haben den D-Max bekommen, den die Welt nicht braucht. Und ausgerechnet den WDR können wir nicht mehr empfangen. Ach, von wo rufst du denn an? Ich rufe, das ist das Gebiet zwischen Nürnberg und Erlangen. Das ist ja interessant. Wir haben nämlich schon seit einigen Wochen, kriegen wir Mails oder Post auch aus dem bayerischen Raum, die uns sagen, ihr seid nicht mehr im Kabel. Ja, und ich bin so unglücklich. So, pass auf, jetzt will ich dir Folgendes sagen. Natürlich ist der Westdeutsche Rundfunk im Kabel in Bayern. Aha. Ihr müsst euch bei den Kabelgesellschaften beschweren. Oder beziehungsweise euch erklären lassen, wo die den WDR versteckt haben. Hm. Weg sind wir nicht. Das, dieses Problem hatte ich hier in Köln bei einer Kabelgesellschaft, einer Nicht-Kölner Kabelgesellschaft, sagen wir es mal so, auch schon. Und das ist extrem nervig, das Problem. Da muss man nämlich lange rumsuchen. Und wenn man das nicht kann, manche Geräte sind sehr kompliziert, dann findet man die Sender nicht mehr. Bei mir war einmal Arte war weg. Ich gucke ganz gerne Arte, ab und zu ist er weg. Das heißt, du musst dich bei deiner Kabelgesellschaft informieren, wo das ist, oder in einem Radiogeschäft oder irgendeinem Fachmann. Das habe ich schon gemacht, Domian, und zwar bei Kabel angerufen. Und da habe ich 3 verschiedene Möglichkeiten gesagt gekriegt, aber das war nicht mehr aufzufinden bei uns, WDR. Dann ist mir gesagt worden, da gäbe es so einen Digitalreceiver. Ja. Den man anschließen könnte, nur da kann man dann nichts mehr auf Video aufzeichnen. Ach du je. Ja, jetzt also, kann ich jetzt nicht mehr weiter raten. Ja, klar. Weißt du, und ich bin so richtig sauer, denn ich habe deine Sendung wirklich so gern. Das ist echte Lebenshilfe. Deine Urlaubszeit war mir schon viel zu lange. Ja. Und jetzt bist du ganz weg für mich. Also ich kann nur noch mal, oder was können wir denn machen? Ich überlege gerade, Vielleicht könntest du dich auch an den Westdeutschen Rundfunk wenden. Das habe ich schon gemacht. Hast du auch schon gemacht? Vor 2 Tagen habe ich einen Fax hingeschickt, aber ich habe leider noch keine Antwort. Ja, das kann noch dauern, dass die Kollegen erstmal gucken, wie das bei euch da unten aussieht. Mhm. Aber die erste Adresse ist die Kabelgesellschaft. Kabel, dann probiere ich es. Nochmal, mach's nochmal. Ja. Rück denen auf den Pelz. Das geht gar nicht, dass die mit den großen Sender in Deutschland aus dem Kabel rausnehmen. Das geht nicht. Auch. Ja. Schau zum Beispiel D-Max oder sowas oder die anderen kleinen. Ja. Die haben wir jetzt stundenlang, die man also gar nicht braucht. Informiere du oder informiert ihr mich doch bitte, ob das wieder klappt. Mhm. Ja? Ja. Jetzt müssen wir Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Liebe Sigrid, hoffentlich klappt's. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Mandy Pietschmann, ihr Lieben. Und das war's dann für heute und ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Morgen sind wir wieder da. Ein Uhr Radio ist live, ein Uhr wieder Fernsehen. Tschüss.